Aquí comienza Niemand's Land. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Guten Morgen, es ist wieder Samstag, wir senden wieder live, wir senden wieder eine neue Niemandsland-Sendung, wie immer von 10 bis 12 Uhr, direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 7. Mai 2011. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, wie immer, Ihr Detlef Jeskertz. Jo! Pensó con la mano detenida sobre la bolsa marinera. No puede ser, pero sí la tos y esos crujidos. Y años después también pensó, recordando aquel momento, como habitante solitario de dos islas cercanas, pero separados por insondables abismos. Ernesto Sabato ist tot. Wir hören hier im Hintergrund die Stimme des Meisters. Wer war Ernesto Sabato? Er war Schriftsteller und Leiter der Wahrheitskommission zur Militärdiktatur in Argentinien. Im Alter von 99 Jahren ist nun Ernesto Sabato gestorben. Ich habe mich nie als ein professioneller Schriftsteller betrachtet, Ernesto Sabato. Der argentinische Schriftsteller Ernesto Sabato ist tot. Er starb am Samstag vergangener Woche, genau vor einer Woche, im Alter von 99 Jahren, an den Folgen einer Bronchitis. Zu seinen Werken zählen Der Tunnel über Helden und Gräber und Abaddon, El Túnel sobre Héroes y Tumbas y Abaddon. 1984 wurde er mit dem Cervantes-Preis ausgezeichnet, dem renommiertesten Preis für spanischsprachige Literatur. Der Schriftsteller wurde wegen seines Einsatzes für die Menschenrechte und die Aufarbeitung der argentinischen Diktatur von 1976 bis 1983 weltweit geachtet. Liebe Freunde, vor wenigen Stunden ist mein Vater gestorben. Ich weiß, dass ihr alle die Trauer der Familie teilt, denn mein Vater gehörte nicht nur uns. So der Sohn des Verstorbenen, Mario Sabato, in einem Brief. Der Tod eines der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Argentiniens fällt zusammen mit der gerade stattfindenden Buchmesse in Buenos Aires, auf der das Leben und Werk Sabatos in seinem 100. Lebensjahr gewürdigt werden sollte. Ernesto Sabato wurde am 24. Juni 1911 als 10. Kind von 11 Kindern in der Kleinstadt Rojas in der Provinz Buenos Aires geboren. Seine Eltern gehörten zur Generation der Einwanderer. Der Vater stammte aus Italien, die Mutter aus Albanien. In Rojas besuchte er die Grundschule, in der nahen Provinzhauptstadt La Plata machte er sein Abitur und begann mit dem Studium der Physik. Claro, ha leído mi mensaje. In den 1930er Jahren sympathisierte er mit dem Kommunismus und engagierte sich als Mitglied einer kommunistischen Partei in Argentinien. Dennoch blieb er nach den Lehren aus dem Stalinismus dem Kommunismus gegenüber stets skeptisch. Aus Furcht vor der stalinistischen Verfolgung verweigerte er sich jedoch einer geplanten Reise nach Moskau. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Physik und erlangte 1938 den Doktortitel in Physik an der Universität von La Plata. Sabato arbeitete als Physiker zunächst in Zürich. Später ging er nach Paris und dann in die Vereinigten Staaten. Doch die Literatur ließ ihn nicht los. In seinen ersten Veröffentlichungen stellte er immer wieder die Neutralität der objektiven Wissenschaft in Frage. Zitat: Ich habe mich nie als einen professionellen Schriftsteller betrachtet, der jedes Jahr einen Roman veröffentlicht. Im Gegenteil, nachmittags habe ich das verbrannt, was ich am Morgen geschrieben habe, versicherte Sabato immer wieder. In Argentinien schloss er sich der literarischen Gruppe Sur an, in der er mit Jorge Luis Borges und Victoria Ocampo zusammentraf. In den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts widmete er sich ganz dem Schreiben. Die Wissenschaft inspirierte ihn auch zu seinen Veröffentlichungen. 1948 erschien mit Der Tunnel einer der meistgelesenen Romane Lateinamerikas. Das existenzialistische Werk kreist um die Frage, wie sich Liebe in Hass verwandelt. In aquel tiempo habían despertado su imaginación y sus anhelos. 1983 wurde Sabato von Raúl Alfonsín, dem ersten Präsidenten nach der Militärdiktatur, zum Leiter der Kommission über das Verschwinden von Personen ernannt. Das Gremium war die erste Wahrheitskommission, die zur öffentlichen Aufarbeitung von Menschenrechtsverbrechen während einer Diktatur ins Leben gerufen wurde. Silencio. Respirando trabajosamente. Der Abschlussbericht mit dem Titel Nunca más, nie wieder enthält mehr als 7.800 Zeugenaussagen, die das Verschwinden von mindestens 8.960 Menschen und die Existenz von 340 geheimen Gefangenenlagern bezeugen. Diese Recherche ermöglichte 1985 den Prozess gegen die führenden Militärmachthaber. Es war ein titanisches Werk und es war die Grundlage meiner Anklage, würdigte der damalige Staatsanwalt Julio César Strasera die Arbeit von Sabato. Nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen wurden während der Diktatur über 30.000 Menschen ermordet oder sind bis heute verschwunden. Sein literarisches Werk, seine Verteidigung der Menschenrechte und sein Wirken an der Spitze der Wahrheitskommission sind ein beispielhafter Ausdruck von Mut, Solidarität und Lebensbejahung, bedauerte der Filmemacher Fernando Solanas den Tod von Sabato. Am 24. Juni wäre Sabato 100 Jahre alt geworden. Von hier, vom Niemandsland aus, trauern wir um den Tod des Meisters. Azules. Era ya tarde, apenas había luz. Se quedó pensativo y después confirmó, como si fuera un hecho importante. Una camisita a rayas azules, sí, la recuerdo muy bien. Martín permanecía callado. En aquel tiempo pensaba, con los años llegaríamos a ser compañeros, que llegaríamos a tener una especie de amistad. Volvió a sonreír con aquella pequeña sonrisa culpable, como si aquella esperanza hubiera sido ridícula, una esperanza sobre algo que él no tenía ningún derecho. Como si hubiese cometido un pequeño robo, aprovechando la indefensidad de Martín. Su hijo lo miró. Ideal MTV lässt mich völlig kalt. Und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals, da bleib ich kühl. Kein Gefühl. Grelle Fummels aus dem 50-60s. Alles hohl und hundsgemein. Ob Skoda oder Fiorucci. Leg ich nicht mehr ein, ich bleibe kühl. Kein Gefühl. Bloß deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere taub und stumm. für den halben Luxus, da leg ich mich nicht krumm, denn nur der Scheich ist wirklich reich. Schöne Version des alten Idealhits bzw. Neon Babies, Blaue Augen. Diesmal in einer Jazz-Version, dargeboten von Frau Beatrice Kahl. Neue Deutsche Welle in Jazz, Beatrice Kahl, Blaue Augen. Mittlerweile auch hier im Studio eingetrudelt, Werner, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen auch nach dieser wunderschönen Jazz-Version. Tun wir überhaupt recht daran, uns heute zu treffen? Gibt es denn was Neues aus diesen letzten 7 Tagen? Ja, das ist der Kracher, die letzten 7 Tage. Da gab es natürlich die Top-Meldung, die haben wir schon gebracht. Ernesto Sabato ist tot, der große Meister, argentinischer Schriftsteller. Der Leiter der Wahrheitskommission, die Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur untersucht hatten. Den Meister haben wir schon gewürdigt und es gibt noch verschiedene andere Tote, die wir nicht so würdigen sollten können, aber zu denen wir gleich eine Menge sagen werden. Doch zuerst einmal, denke ich, sprechen wir über das, was am vergangenen Sonntag hier in der Stadt los war, beziehungsweise weltweit. Da gab es ja einiges an Märschen der Arbeiterbewegung. Ich grüße die Hörer von Niemandsland. Ich bin aus Berlin und habe jetzt hier heute bei der Demonstration natürlich zum 1. Mai mitgemacht hier in Barcelona. Ja, das war eine junge Dame, die wird heute eventuell kommen und Gast sein hier im Studio. Dann hatten wir eine kleine Hörreportage gebastelt zum Thema 1. Mai. Die werde ich jetzt ein bisschen vorstellen. Ich lasse mal ein paar Minuten laufen. 2011, es ist 12 Uhr, ein Sonntag. Ich befinde mich hier an der Via Laietana, Ecke Calle Plateria. Der Zug der CGT Konföderation General de Trabajo, die anarchistische Gewerkschaft, setzt sich soeben in Bewegung. Vorneweg ein Lautsprecherwagen, Transparente, Plakate und wir werden sehen, wohin und auf welche Art die Reise geht. Niemandsland. Ja, hallo. Ich grüße die Hörer. Die Hörer von Niemandsland. Ich bin aus Berlin und habe jetzt hier heute bei der Demonstration natürlich zum ersten Mal mitgemacht hier in Barcelona. Sie können uns gerne besuchen im Radio. Ich gebe Ihnen gleich die Adresse und die Nummer und dann sehen wir uns vielleicht. Gut, okay, gerne. Gut. Hör ich gerne mal rein. Jo. Mach ich. Vielen Dank. Plaza San Jaume. Der Feuerteufel macht gerade eine explosionsartige Rakete los. Ein Lady. Naja, das hat ganz schön geballert. Vom Rathaus und vor der Generalität. Die Verantwortlichen für die Sozialkürzungen. La CGT a Barcelona, la CGT de Barcelona, la CGT de Barisions de Catalunya ha sortit al carrer. Ja, die Demonstration und Protestkundgebung, beziehungsweise die Demonstrationen zum diesjährigen 1. Mai in der katalanischen Hauptstadt, fielen meiner Meinung nach eher bescheiden bis schwach aus, was die Anzahl der Demonstranten betrifft. Mehrere tausend Menschen, etwa 40.000, zogen durch das Zentrum mit Parolen gegen die hohe Arbeitslosigkeit und die radikalen Kürzungen im Sozialbereich durch die rechtskatalanistische Regierung. Stopp die Kürzungen, nieder mit dem Lohnabbau für eine menschenwürdige Beschäftigung. Ocupación digna sí. Angesichts der katastrophalen Lage auf dem spanischen und katalanischen Arbeitsmarkt mit knapp 5 Millionen Arbeitslosen, fragt man sich und fragte sich der Korrespondent, woher denn nun der Schwung und die Kraft kommen sollen, um mit diesem deprimierenden Zustand fertig zu werden. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen entschloss der Korrespondent sich, bei der CGT mitzugehen, der anarchistisch orientierten Gewerkschaft Confederación General de Trabajo, Allgemeiner Bund der Arbeit. Außerdem gab's da einen tollen T-Shirt geschenkt. Weiß mit einem großen Foto auf der Brust. Da sieht man King Kong vor der Anarchistenflagge schwarz-rot, der sich gegen die neoliberalen Tiefflieger verteidigt. Stoppt den Ausverkauf des Volksvermögens, stoppt Spekulanten, steht auf dem T-Shirt. Mit schepperndem Lautsprecherwagen geht es vom Gewerkschaftshaus, die Via Laietana, ein Stück hoch und dann in die Jaume Primer zum Rathausplatz, wo auch das Gebäude der Generalitat ist. Etwa 800 Leute ziehen mit, vielleicht sind es 1000. Parolen werden gerufen, Musik dröhnt, es werden Kracher vor dem Rathaus gezündet. Die Wut der Leute macht sich Luft. 10% Kürzungen im Gesundheitswesen und Schulsystem sind die letzte neoliberale Frechheit. Der Marsch geht einmal um den großen Block, Ramblas hoch, Ronda San Pedro, Via Laietana runter und zurück zum Gewerkschaftshaus, wo auch die Schlusskundgebung stattfindet. Wir hören das hier gerade. Hier in Barcelona gab es verschiedene 1. Mai-Demos. Werner, du warst ja auch auf einer. Die der Mehrheitsgewerkschaften, CCO, O und UGT, das heißt die Gewerkschaften Comisiones Obreras und Unión General de Trabajo, früher kommunistisch bzw. sozialistisch orientiert, heute stark systemkonform und herrschaftsintegriert. Das war ungefähr das. Du warst auf welcher Demo, Werner? Ja, ja, auf der natürlich nicht. Ne? Also, weil bei der großen, die also von Comisiones und UGT veranstaltet wurde, da gehe ich nicht mehr hin. Da tun, mein Eindruck, nicht die Leute ihren Protest äußern, sondern die Linie ist halt die, dass man sich treu und brav an die Regierung wendet. Könnte sie nicht vielleicht doch ein bisschen mehr die Banken kontrollieren und so weiter. Nee, also zu der, wo du warst, bei der CGT, gab es ja ungefähr zur gleichen Zeit noch eine von der CNT. Aber da warst du nicht auch gleichzeitig. Du hast dich nicht verdoppelt, um bei beiden sein zu können. Ich war nur auf einer, ja. Mhm. Ja, nee, also ich war dann bei der am Nachmittag, die von keiner Partei, keiner Gewerkschaft organisiert war, sondern von einer Plataforma Unitaria, die heißt Ara Nosaltres, jetzt sind wir dran. Ja? Und die haben dann zu einem Marsch aufgerufen, wo sich dann viele andere kleinere Gruppen drangehängt haben. Also von den beiden anderen Gewerkschaften, CNT und CGT, glaube ich, die CNT hatte auch aufgerufen, da hinzukommen, aber jedenfalls waren dann auch Individuen von beiden anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften da. Und also das Motto ungefähr war so, ne, die Krise sollen die Reichen bezahlen, die diese verursacht haben. Und dann eben das Neue war bei dieser Demonstration, dass es dann, die fing da oben an, Diagonal Passe de Gracia, und ging dann nicht wie immer runter in die Stadt mit Abschlusskundgebung im Zentrum, sondern die ging nach oben in die Stadtviertel, wo die reicheren, die besseren Leute wohnen, also unter anderem auch die Spekulanten oder die Manager von großen Firmen oder Banken. Und die hat man dann jetzt besucht. Dann sollte es da hingehen, wo Mass und Miette wohnen. Und allerdings genau bis zu dem Haus ging's nicht, weil die Polizei das abgeschirmt hatte. Aber jedenfalls war das doch schön, dass man ganz deutlich gesehen hat, dass die Polizei die Reichen beschützen muss vor uns gegen Prekarität und Ausbeutung. Und das Interessante war auch, dass wie immer an den am nächsten Tag dann in der Presse stand, Teilnehmerzahl 1500. 2000, völlig lächerlich. Wie viel waren es denn? Also, nach deinen Schätzungen. Gut, ich gehe seit 40 oder noch mehr Jahren auf Demonstrationen. Ich glaube, ich kann das ein bisschen einschätzen. Und also ich würde sagen, eher 9000 als 6000, ja, in diesem Bereich. Und also man hat es zum Beispiel ganz deutlich gesehen, wo es die Arribau hochging. Die geht ja ziemlich steil hoch und ich war in der Mitte ungefähr. Und also man hat dann den Anfang und das Ende gleichzeitig gesehen und die ganze Arribau war voll. Ne? Es hat ja auch Randale ein bisschen gegeben. Das heißt, es sind jetzt Leute angeklagt wegen Sachbeschädigung. Die sollen, weiß ich nicht, wie viel zigtausend Euro zahlen. Einem jungen Mann sind beide Arme gebrochen worden. Junge Leute, die festgenommen wurden, sind auf der Polizeiwache ziemlich hässlich und brutal misshandelt worden. Die Anwälte haben da einen Bericht veröffentlicht. Selbst Amnesty International hat Anklage erhoben wegen Misshandlung oder Foltervorwurf. Was sollen wir dazu sagen? Hast du da auch nähere Hinweise oder Berichte? Bueno, es wurden gegen Ende der Demonstration offenbar 15 Leute festgenommen von der Polizei. Und also du hast gesagt, Randale, irgendwo stimmt es. Ne? Es sind ziemlich viele Sachen kaputt gegangen und von, ja, man kann jetzt nicht sagen von den Demonstranten, sondern von Teilen der Demonstranten haben zum Beispiel, was weiß ich, bei Banken oder größeren Geschäften oder bei Konzessionarios von Luxusautos dann die Scheiben eingeworfen, Eier, Farbeier geschmissen. Pfui Teufel, Werner, wir distanzieren uns natürlich hier kilometerweit, ja. Eine Todeszone, 30 Kilometer Fukushima-Zonenweit von diesen schrecklichen Ereignissen. Ja, oder haben dann eben Sachen an die Wände gesprüht, auch das mal ein Auto angezündet, ein Luxusauto natürlich. Das ist Gewalt gegen Autos, das oder ist nicht gut. Oder Container auf die Straße geschoben und solche Sachen. Dann ging's vorbei da oben an der Via Augusta, was früher IBM war und wo jetzt Education drin ist. Da war auch total abgeschirmt von der Polizei. Da ging's los und sind wieder Gegenstände und auch Steine geflogen auf die Polizisten, die ungefähr 30 Meter entfernt waren. Ja, und dann eben, wie gesagt, am Ende hat die Polizei dann losgeschlagen und eben 15 Leute festgenommen. Aber für mich das Beeindruckende war ja bei dieser Demonstration, was ja oft vorkommt, ne? Schmeißen irgendwelche Leute Steine oder machen sonst was kaputt und dann hörst du aus den eigenen Reihen der Demonstranten, das ist aber scheiße, das sollte man nicht machen, das ist kontraproduktiv, ja. Und so einen Kommentar habe ich nicht einmal gehört. Ja? Also irgendwo kann man sagen, oder sage ich jetzt, die große Mehrheit der Demonstranten war mehr oder weniger einverstanden mit diesen Aktionen. Oft ist natürlich auch folgende Situation, Werner, die erlebt man natürlich auch oft. Die Polizei sucht einen Grund zum Losschlagen gegen friedliche Demonstranten und benutzt dann bezahlte Provokateure, die eingeschleust sind, um Zwischenfälle zu provozieren und einen Grund zu haben, um dann drauf zu knüppeln. Das hat man natürlich auch sehr oft erlebt. Das ist natürlich auch eine Taktik, die die Polizei anwendet. Und es gibt dann Leute, die erkennen das schon im Keim und sagen, heute wollen wir eine friedliche Demo. Muss ja, man natürlich auch dazu sagen. Gut, aber in diesem Fall war das sicher nicht so, sondern es waren große Teile der Demonstranten, die so drauf waren. Also ich muss diesmal ausnahmsweise, glaube ich, die Polizei in Schutz nehmen und glaube, dass die das nicht provoziert haben. Ja. Abschließend, die Leute, die da alle waren, sind die nachher noch irgendwo hingezogen? Gab es eine Kundgebung? Wurden da vielleicht interessante Dinge berichtet, erzählt? Ja, es waren also auch zum Beispiel Leute aus dem Gesundheitswesen, die da beschäftigt sind, mit in ihren weißen Kitteln, also vermutlich Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte und so weiter, die protestiert haben gegen die Kürzungen, die jetzt von der neuen Landesregierung durchgeführt werden. Und dann ging es unter anderem auch runter zu wieder auf dem Rückweg schon zum Hospital Klinik. Und dort vor dem Hospital Klinik wurde dann die Abschlussgebung gemacht. Also auch hier wieder ne, Leute, die aus dem Krankenhaus raus, aus den Fenstern raus Beifall geklatscht haben, ja, wo der Demonstrationszug ankam. Gegen den Kürzungsamoklauf der neoliberalen rechtskatalanistischen Herrschaften, die nun wirklich auch das Volksvermögen ganz ausschlachten wollen für ihre Zwecke. De manera exemplar contra aquesta especulació amb el patrimoni sindical acumulat. Però la CGT també estem lluitant contra la reforma laboral, també estem lluitant contra la retallada de drets laborals. States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. Also, ich bin heute erst einmal hier, um zu sagen, ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen auch für die Menschen in Amerika, aber auch für uns in Deutschland doch eine Nachricht ist, dass einer der Köpfe des internationalen Terrorismus, der so vielen Menschen auch schon das Leben gekostet hat, gefasst, also getötet wurde und damit auch nicht mehr weiter tätig sein kann. Und das ist das, was jetzt für mich zählt. Roger, he's one of the freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden. Gefasst, also getötet. Killed Osama bin Laden. WDR 2 Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Da springt man aus dem Bett mit der Vorfreude darauf, so richtig schön abzulästern über die Parallelen zwischen der als Hochzeit getarnten Karnevalsveranstaltung in London und dem als Nichtscheidung getarnten Kasperletheater von SPD und Sarrazin. Hier Tiefe des Dekolletés von Pippa, da Tiefe des Niveaus von Papa, hier Länge des Kusses der Frischvermählten, da Kürze des Händedrucks der für immer aneinander Geketteten, hier die Einfalt der Royalisten, doch die Verschlagenheit der Reaktionäre. Man hat die Glosse quasi schon vor Augen und dann krönen die Amerikaner die königliche Hochzeit noch mit einem Todesfall. Osama bin Laden, die Verkörperung des Bösen, der Teufel persönlich ist tot. Was soll man dazu sagen? Meine Kanzlerin weiß Rat. Angela Merkel ist erleichtert, sagt sie. So erleichtert möchte ich es auch mal haben. Viele sind nicht nur erleichtert, sie erleichtern sich geradezu. In den USA jubeln Menschen freudentrunken und fahnenschwenkend in den Straßen, als wären sie Fans von Borussia Dortmund. Mich erleichtert es überhaupt nicht, dass die gezielte Tötung eines mit dem Titel Drecksack ohne Frage noch gut bedienten Terroristen offensichtlich die gleichen Gefühle auslöst wie der Gewinn einer deutschen Fußballmeisterschaft. Es nährt meine Zweifel an den Errungenschaften von Zivilisation und Aufklärung genauso, wenn im 21. Jahrhundert Milliarden von Menschen begeistert und voll Rührung zusehen, wenn für Unsummen ein antiquiertes Hofzeremoniell inszeniert wird, wie wenn von einem Sieg der Gerechtigkeit geschwärmt wird, angesichts einer billigen Vergeltung, getreu dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das eine ist Mittelalter, das andere Altes Testament, also vorchristlich. Wie weit zurück will diese Menschheit noch? Aber wenn ich begreifen kann, dass 1-Euro-Jobs und Minilöhne moderne, also zeitgemäße Formen der Sklavenhaltung sind, hat mit all dem wohl keine Probleme. Jetzt sagen manche, ja, wir wissen, weder die Traumhochzeit noch die Tötung Bin Ladens lösen irgendein Problem auf der Welt. Aber wenigstens fühlen sich viele Menschen kurzfristig ein bisschen besser. Mag ja sein, aber so ein wohliges Gefühl könnten die meisten mit 10 Flaschen Bier billiger herstellen. Doch nicht nur das auf Spiele fixierte Fußvolk jubelt, auch die Brötchengeber feiern. Der Tod des Fürsten der Finsternis löste weltweit ein Kursfeuerwerk an den Börsen aus, weil die Experten Geld in Aktien investieren. Wer da nach dem nächsten Terroranschlag da wieder alles erleichtert wird, will ich gar nicht wissen. Bis neulich. I can report to the American people, and to the world, the United States has conducted an operation to kill Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, terrorist who is responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It's nearly 10 years ago, bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. Sie freut sich, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten, zu töten, zu töten, zu töten. Bin Laden ist also tot. Der Hitler Nummer 1, Milosevic, Bin Laden, Noriega, Gaddafi wird auch gerade mit Totschlagschlägen versucht umzubringen. Man hat schon mehrmals seine Häuser, Wohnhäuser, Paläste, Gästehäuser, alles mögliche bombardiert. London war da, glaube ich, sehr führend bei den Bombardierungen. Man wollte dem Königspaar, dem Prinzenpaar zur Hochzeit die Leiche von Gaddafi schenken. Das hatte nicht geklappt. Wie dürfen wir das sehen? Volker Pispers hat ja gesagt, es ist ein Rückschritt. Die Zivilisation geht zurück in vorbiblische Zeiten, wo das Totschlagrecht praktisch über das römische Recht, eine Errungenschaft für über 2000 Jahren, gestellt wird. Heute sind wir also wieder weit zurückgegangen vor das römische Recht. 2000 Jahre Geschichte wurden ausradiert. Das Alte Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja, also diese vorchristliche Regel, aber doch auch nachchristlich, weil im Grunde hat es die immer gegeben. Zum letzten Mal, wer rumgebrüllt hat in die Welt hinein, George W. Bush nach den Twin Towers in New York, dead or alive wollen wir ihn haben, ja. Ja, und jetzt ein Mensch, sein Nachfolger, ein Herr Obama, der vor 2 Jahren noch den Friedensnobelpreis bekommen hat, bedient sich jetzt natürlich der gleichen Methode, ne? Enemy killed in action. Und der Kommentar von Obama, es wurde Gerechtigkeit ausgeübt. Überraschend, ja, natürlich auch bei Angela Merkel, dieser Pfarrerstochter aus Ostdeutschland, aus der ehemaligen DDR. Und vielleicht ist das auch der Grund, ne, dass sie im Osten aufgewachsen ist und nicht im Westen, sonst hätte sie vielleicht mitgekriegt, dass wir in Deutschland seit Ende der 70er, seit 1977, auch die Möglichkeit haben, statt zu sagen, ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, ihn zu töten. Man kann sich ja auch klammheimlich freuen, ja, wenn du dich erinnerst an Siegfried Buback, den Generalbundesanwalt, wo sich der Mescalero aus Göttingen so geäußert hat. Er kann seine klammheimliche Freude nicht verhehlen. Sie hätte ja auch in der Klassik Rat suchen können, Cicero. Als die Verschwörung des Catilina aufgedeckt wurde durch ihn und die Verschwörer dann umgebracht wurden durch die Liktoren und den Scharfrichter, da war es damals im Senat verboten, es war ein Tabu, über den Tod zu sprechen. Und dann ist Cicero vor die Senatoren und vor das römische Volk getreten, nachdem die Verschwörer hingerichtet worden waren, und hat gesagt, sie haben gelebt. Eine elegante Art, den Tod zu begehen. Die Römer hatten da viel mehr, sagen wir mal, staatsmännisches Feingefühl und waren da viel pietätvoller als unsere rüpelhaften, ungebildeten und losschnatternden Politiker heute, die wahrscheinlich, und da muss ich auch einem großen Schriftsteller recht geben, der einmal gesagt hat, wir gehen immer davon aus, dass die Antike und das alte Rom die Vorstufe zu unserer heutigen großartigen Zivilisation waren, aber vielleicht sind wir nur der Nachglanz dieser Größe. Wir sind ein kleiner Abklatsch, der so langsam ausblubbert. Das ist möglich und das erinnert mich ein bisschen an diese jämmerlichen Auftritte. Merkel ist ja auch in einer Diktatur groß geworden, wo jede Maßnahme des großen sowjetischen Bruders Moskau gefeiert wurde. Da gab es nie Widerworte. Wenn aus Moskau irgendeine Maßnahme durchgeführt wurde, dann hieß es einfach nur vor die Mikrofone treten und applaudieren. Und wir stehen fest an der Seite unserer Verbündeten. Das wurde auch in der Bundesrepublik jahrzehntelang gepflegt, aber nach Schröder-Fischer hat man da doch ein bisschen Abstand von genommen. Merkel ist zu dieser Taktik zurückgekehrt. Wir stehen jetzt fest an der Seite der Verbündeten, wir freuen uns mit über den Tod. An die Bilder vom 11. Rechtfertigen kann man alles heute in der Presse. Man kann Bin Laden auch ohne Gerichtsprozess, ohne Beweise natürlich als Hitler aufbauen. Der Typ ist wahrscheinlich auch der Drahtzieher, wir wissen es nicht, aber er ist es wahrscheinlich. Alle Leute, die sich nähere Informationen holen möchten über dieses Thema, denen rate ich dringend, das Buch von Noam Chomsky zu lesen, Hybris, die endgültige Sicherung der globalen Vormachtstellung der USA. Noam Chomsky ist ohne Zweifel einer der produktivsten und gleichzeitig härtesten Kritiker der US-Außenpolitik. Er ist immer anregend, immer provokativ und alles, was er sagt, ist wirklich sehr gut geschrieben. Chomsky, geboren 1928, Professor für Sprachwissenschaft am Massachusetts Institute of Technology, ist Träger von 10 Ehrendoktorwürden sowie etliche anderer hoher Auszeichnungen und Autor erfolgreicher Bestseller über Linguistik, Philosophie und Politik. US-amerikanische Aufrüstung des Weltalls läuft auf Hochtouren. Die Kosten sind gigantisch und die Wirksamkeit der Strategie bleibt fragwürdig in Zeiten, da hochwirksame Mini-Atombomben in einem mittelgroßen Koffer ins Land geschmuggelt werden können und islamistische Terroristen auf schreckliche Weise demonstrieren, wie sie auch mit anderen Mitteln Verheerendes anrichten können. Die These des weltweit renommierten Wissenschaftlers und politischen Publizisten Noam Chomsky lautet, Zitat, in den Vereinigten Staaten geht es keinesfalls um eine sinnvolle Sicherung des nationalen Überlebens, sondern einzig und allein um die Ausweitung und endgültige Sicherung der weltweiten US-Vorherrschaft auf militärischem und wirtschaftlichem Gebiet. Dabei zeigt er, wie die Hybris einer Supermacht die Welt in eine neue Rüstungsspirale führen wird, weil andere Staaten durch das amerikanische Hegemonialstreben zu eigener Aufrüstung gedrängt werden. Das ist ungefähr knapp gesagt die These von Noam Chomsky. Er belegt und beweist wirklich jedes seiner Worte bis ins Einzelne mit Fakten, mit Darstellungen, mit Hintergrundinformationen aus US-Geheimdienstkreisen, aber auch aus der Presse, aus Quellen, die öffentlich zugänglich sind, aber die trotzdem irgendwo immer ein bisschen versteckt sind. Zum Thema Terrorismus ließe sich sehr, sehr viel sagen. Was uns vielleicht jetzt interessiert beim Tode von Bin Laden, wäre die Frage noch einmal ein bisschen zu beleuchten, woher diese Freude, dieses Gejubel, wie Pispers auch sagte, dieses Borussia Dortmund-artige, Barça-Canaletas-artige Gejubel, da sieht man wirklich junge Leute, die diese Fankultur praktisch pflegen, mit Fahnen auf die Straße rennen, und so tun, als hätten sie irgendeine Meisterschaft gewonnen von irgendeinem Basketballteam, einer Fußballmannschaft. Diese Art von Jubelpublikum, dieses losgetretene Gejubel, das kann einen nachdenklich machen. US-Präsident Barack Obama, viele haben auch gesagt, Obama Bin Laden ist tot. Das haben verschiedene internationale Fernsehketten berichtet. Und das war bestimmt kein Zufall. Das war auch eine kleine Verschwörung gegen Barack Obama. Dieses Zufällige, dass 10, 20 internationale Fernsehketten gleichzeitig gemeldet haben, Obama Bin Laden sei tot. Jedenfalls lässt Barack Obama seine Landsleute jubeln. Der als Staatsfeind Nummer 1 gejagte Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden ist tot. Das verkündete also, wie zigmal gerade auch gehört, der Chef im Weißen Haus in einer Rede an die Nation. Ein US-Spezialkommando, Killerkommando, soll Bin Laden, und wir sagen hier soll, wenige Stunden zuvor in Pakistan erschossen haben. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan, das behauptet Obama. Jubelbilder und Berichte aus Washington und New York gingen also am Montag um die ganze Welt. In den Medien war der Coup gegen den angeblichen Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001, bei denen fast 3000 Menschen getötet wurden, das alles dominierende Thema. Deshalb auch eingangs unsere kleine lustige Anspielung auf, was ist denn los? Hast du etwas gehört? Nach offiziellen Darstellungen des Weißen Hauses war also ein Spezialkommando der US-Armee in der Nacht zu Sonntag, Ortszeit, mit zwei Hubschraubern auf einem schwer bewachten Anwesen in Abbottabad, nördlich der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, gelandet. Dort soll Bin Laden bei einem Schusswechsel getötet worden sein. Auch hier gibt es viele widersprüchliche Meldungen. Eine unabhängige Bestätigung gibt es nicht. Die Leiche wurde außer Landes geflogen und ins Meer geworfen, wie man sagte, nach einem islamischen Ritual. Kein islamischer Würdenträger und Hohepriester hat sich zu diesem Ritual positiv geäußert. Ins Meer damit. Berichten zufolge wurden 3 weitere Männer und eine Frau bei der Operation abgeknallt. Die US-Armee meldete, von einem zerstörten Hubschrauber abgesehen, keine Verluste. Dann gibt es Meldungen über diesen Tarnkappen-Hubschrauber. Es wäre ein Hubschrauber gewesen, der unsichtbar wäre, mit einem neuen Tarnkappensystem ausgestattet. Auch diese Meldung geistert durch die Presse. Die pakistanischen Behörden wurden im Vorfeld nicht über den Einsatz informiert. Das hat natürlich Stunk provoziert mit den pakistanischen Verbündeten bzw. Freunden. Ein US-Regierungsvertreter stellte am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters klar, das Ziel der Militäraktionen im pakistanischen Abbottabad sei der Tod Bin Ladens gewesen. Den als Terrorchef Gesuchten festzunehmen und vor Gericht zu stellen, war offensichtlich also nicht vorgesehen. Washingtons Demokraten setzen demnach auf kurzen Prozess statt rechtsstaatliches Verfahren. Das war eine Operation mit Tötungsauftrag, zitierte Reuters den Beamten. Am Samstag erst hatte sich die NATO zu einem Mordanschlag auf die libysche Führung ermächtigt und bei Luftangriffen auf ein Wohnhaus in Tripolis einen Sohn und 3 Enkelkinder von Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi getötet. Ich glaube, die Kinder waren sehr klein, ein Kind war nur 3 Jahre alt. Kritik an diesen Mordanschlägen gibt es kaum. Im Gegenteil. Die britische Zeitung The Guardian nannte die Tötung Bin Ladens einen Wendepunkt im Kampf gegen den Terror. Auch sei Obamas Wiederwahl im kommenden Jahr nun wohl gesichert. BBC-Washington-Korrespondent Mark Mardell konstatierte, die Nachricht sei ein erlösender Moment für die USA. Dies ist kein Land, das sich in stiller Genugtuung übt, erklärte er die Partystimmung vor und wohl auch im Weißen Haus. Zu einer Zeit, da es so viele Zweifel an Amerikas Rolle in der Welt gebe, Zitat, hat es etwas Einfaches und Klares, das Ausradieren eines bösen Feindes zu feiern. Politiker in den mit Washington verbündeten NATO-Staaten äußerten sich zufrieden mit dem nächtlichen Anschlag auf fremdem Territorium. Uneins war man zunächst in der Bewertung, ob die Welt nach der Tötung Osama Bin Ladens nun sicherer wird oder nicht. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und EU-Ratspräsident Hernan van Rompuy behaupteten, Bin Ladens Tod mache die Welt sicherer und zeigt, dass solche Verbrechen nicht unbestraft bleiben. Mit keinem Wort bedauerten sie, dass eine Verhaftung besser gewesen wäre, weil sie ein rechtsstaatliches Verfahren ermöglicht hätte. Bundeskanzlerin Angela Merkel beglückwünschte Obama und rief zu anhaltender Wachsamkeit auf. Die Kräfte des Friedens hätten einen Erfolg errungen, besiegt sei der Terrorismus damit allerdings noch nicht, so Merkel. Klaus Ernst, Chef der Linkspartei, sprach angesichts der Tötung Bin Ladens im ZDF-Morgenmagazin von einem moralischen Sieg und mahnte ebenfalls in der Wachsamkeit gegenüber terroristischen Gefahren nicht nachzulassen. Achtung, der Chef der Linkspartei. Zugleich diskutiert die schwarz-gelbe Regierung über die Verlängerung der Antiterrorgesetze. Die nutzen sowas natürlich schamlos aus, um im eigenen Land die Bespitzelung und Überwachung auszudehnen. Die Bundesregierung ist bislang jeden Hinweis schuldig geblieben, dass die Überwachungsgesetze tatsächlich auch nur ein einziges Verbrechen verhindert haben, erklärte die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion Ulla Jelpke. Sie nannte das Antiterrorpaket einen permanenten Anschlag auf den Rechtsstaat. Ja, die Todesstrafe existiert und sowieso in den USA auch legal, aber eben normalerweise mit einem Prozess, der vorausgeht. Der Verdächtige wird festgenommen, es wird ihm der Prozess gemacht und am Ende wird er verurteilt. Jetzt in diesem Fall ist es nicht passiert. Warum eigentlich nach diesen ganzen Rechtfertigungsversuchen, die wir bis jetzt gehört haben von allen möglichen Leuten, fehlt eigentlich nur noch ein Argument, dass sie sagen, wir haben ihn direkt eliminiert, weil das billiger ist. Wir leben ja in der Krise und wir können ihn nicht festnehmen und dann versorgen und dann langwierigen Prozess. Das wäre und Hochsicherheitsgefängnis. Viel zu teuer geworden. Und also deshalb, in Krisenzeiten können wir uns das nicht leisten, um uns, dem Steuerzahler, zu helfen quasi. In unserem Interesse mussten sie ihn direkt eliminieren. Mal sehen, ob sie so weit noch gehen, sowas zu sagen. Ja, die haben natürlich den Israelis da einiges abgeschaut. Israel ist das Land, das am schamlosesten und am offensten die Liquidierung von politischen Feinden direkt ausführt und auch nicht verheimlicht oder versteckt, sondern ganz klar der Weltöffentlichkeit sagt, wir knallen jeden ab, der den Interessen unseres Landes gegenübersteht und den wir als gefährlich für unser Land betrachten. Egal, was die anderen denken, egal, ob der gefährlich ist oder nicht. Und dann kommt noch ein anderes Moment hinzu. Diese Exekutierung, dieses Hinrichten aus der Luft, das sind Luftschläge, hat natürlich immer, was die Bush-Propaganda so sauber Kollateralschäden genannt hat. Es werden immer Kinder, Chauffeure, Köche, Dienstpersonal, Wachleute, es werden unbeteiligte Zivilisten mit abgeknallt. Und darüber redet niemand. Es werden Leute getötet, die wirklich nichts mit Bin Laden zu tun haben. Vielleicht hat ihm gerade jemand eine Pizza gebracht, stand an der Haustür und wurde gleich mit niedergeknallt, weil der einfach auch, was da rumläuft, ist feindes Land, wer da rumläuft, ist Feind. Solche Dinge werden einfach nicht angesprochen, die werden einfach nicht beachtet. Wenn aber ein Westler irgendwo angegriffen wird, in einem fremden Land oder sogar entführt, dann ist das der Freiheitsheld und die Person. Und hier kommt wieder dieser Rassismus durch, dieser westasiatische oder arabische Rassismus, dass die Menschen, die da nebenbei mit abgeknallt werden, das sind keine richtigen Menschen, das sind einfach, wie in schlechten B-Filmen Hollywood, das sind einfach Klatschpuppen, die am Straßenrand vom Helden mit dem Auto gegen die Wand gedrückt werden und dann sind die einfach weg. So sieht's aus und das ist, glaube ich, auch Teil unserer brutalen, sagen wir mal, Gewaltkultur, in der wir leben. Aus dem gleichen Grund wurde ja am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht Deutschland mit Atombomben beworfen, sondern Japan. Ne? Das ging da noch so durch, die Gelben da. Aber gut, also natürlich muss man das kritisieren, diese Vorgehensweise der USA jetzt in diesem Fall. Trotzdem sollte ich vielleicht, meine ich, wir sollten vielleicht nicht allzu viel uns da einlassen auf jetzt alle möglichen Details und die Lügen und so weiter. Ne? Weil irgendwie gehen wir dann auch, lassen wir uns drauf ein, auf dieses Spektakel, was da veranstaltet wird. Also im Grunde, wenn ich davon ausgehe, was uns betrifft, finde ich weniger Bin Laden interessant, sondern, weiß ich, Fukushima oder die Haushaltspolitik der Regierung in Europa und solche Geschichten. Also wir sollten da, finde ich, auch nicht das aus den Augen verlieren, nur jetzt, weil dieser Typ da umgelegt wurde. Wir alle erinnern uns noch an die Bilder vom 11.09.2001, die uns alle fassungslos gemacht haben. Und Bin Laden war die Symbolfigur des internationalen Terrorismus, der kein Leben achtet, der nur tötet und der nur zerstört. Er gab vor, das war immer Bin Ladens Maßstab, im Namen des Islam zu handeln. Aber es war eine Verhöhnung dieses Glaubens. Es war eine Verhöhnung auch jeder anderen Religion auf dieser Welt. Bin Laden wollte einen Keil des Hasses zwischen die Menschen treiben und das wollten wir nicht zulassen und das werden wir nicht zulassen. Nun ist klar, dass dieser Kopf des Terrors keine weiteren Anschläge mehr in Auftrag geben kann. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. Also, ich bin heute erst einmal hier, um zu sagen, ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen auch für die Menschen in Amerika, aber auch für uns in Deutschland doch eine Nachricht ist, dass einer der Köpfe des internationalen Terrorismus, der so vielen Menschen auch schon das Leben gekostet hat, gefasst, also getötet wurde und damit auch nicht mehr weiter tätig sein kann. Und das ist das, was jetzt... Desde Andalucía, saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Nipaslan, de Radio Contrabanda. Roger. Ich freue mich darüber, dass gefasst, also getötet. Hey, wat je hebt, zorg bloos niet, du hättest resigniert. Stimme des hart, doch Janse, ja, war doch passiert. Die Sonne geht op, auch wenn die nach unendlich schink. Vertrouw op dat, wat dir den neue Moje bringt. Du in Selbstzweifel versinkst. Alles nur hart zu wild. War da Mundo, wirklich alles hart zu wild. Verdrängt sich hin. Glück mir, das ist hart zu wild. Doch wenn es dich noch so fällig schmeckt, das nix vor die Welt. Alles half so wild. Ach komm, hör auf. Auch du siehst wieder Land. Mach dir keinen Kopf. Du weißt doch, was du kannst. Nur dich bloß nicht hin. Nee. Du musst für die Tür. Klar ist du jetzt triss. Ever. Hey, triss passiert. Alles nur hart zu wild. Vagabundo, wir sind wirklich alles hart zu wild. Verdrängt sich hin. Glück mir, das ist hart zu wild. Auch wenn es dich noch so dämmelt noch geboren wieder, weder mit Tuschkern, unser Mensch, die Freude am Leben hat. Das geht Problem. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 7. Mai 2011, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Brüssel. Es geht da um den Kassensturz mit Schrecken. Die Regierung in Athen droht, den Wettlauf gegen den befürchteten Staatsbankrott zu verlieren. Die Konjunktur ist unerwartet stark eingebrochen, die Arbeitslosigkeit steigt. Finanzminister Georgios Papakonstantinou wird der EU-Troika beim nächsten Kassensturz kommende Woche neue Schreckenszahlen präsentieren müssen. Da ist Folgendes passiert. Die Staatseinnahmen waren geplant plus 8,5. Was aber passiert ist, sie haben minus 8,0. Die Staatsausgaben geplant plus 6,6. Entwicklung plus 3,5. Das heißt, ein Defizit von über 12%. Das kann nicht gut gehen. Diese Leute können nicht rechnen. Das Geld ist verschwendet. Das Geld ist weg, Werner. Was gibt's noch zu Griechenland zu sagen? Ja, gestern Abend hat dann der Spiegel online berichtet, dass es ein geheimes Treffen geben soll in Brüssel der Finanzminister. Und aus jedem Land sollte ein Staatssekretär noch mitkommen können. Erste Reaktion, Dementi. Ja, es gibt kein Treffen, sowohl von Deutschland, von allen Ländern und besonders natürlich von Griechenland, weil es eben das Gerücht gibt, dass die griechische Regierung raus will aus der Eurozone und wieder zurück zu ihrer alten Währung. Und dann am Ende haben sich dann die Hinweise eben verdichtet. Schäuble war nicht mehr aufzufinden, offenbar war er gerade auf Reisen und so. Also am Ende konnten sie das nicht mehr abstreiten, dass da es ein Treffen gibt. Ja, aber es soll dann um andere Dinge gehen, Umstrukturierung der Schulden, des griechischen Staates und so weiter. Und am Ende ist jetzt klar, sie haben überlegt, was müssen wir tun, damit das nicht passiert, dass Griechenland rausgeht aus dem Euro-Verbund. Und dann, also es wurden dann schon konkrete Zahlen gehandelt, um wie viel dann abgewertet werden müsste, welchen Wert dann die Drachme hätte, wenn die jetzt wieder rausgehen. Und die anderen Auswirkungen, die Staatsverschuldung, die jetzt im Moment in Griechenland schon 142% vom Bruttoinlandsprodukt darstellt, würde sofort raufschnellen auf 200%. Also ganz klar, das wäre der Bankrott, der Staatsbankrott. Und dann unvermeidlich dann, was sie Umschuldung nennen, die Banken hauptsächlich die Forderungen haben gegen den griechischen Staat, die müssten auf einen großen Teil von ihren Forderungen verzichten. Auf der Spiegel-Homepage von heute, da gibt es ein Foto von einer griechischen Festung, von der Akropolis. Und da heißt es, es sieht schlecht aus für den Euro. Griechenland hat nach Spiegel-Online-Informationen den Rückzug aus der Währungsunion geprüft. Die Finanzminister kamen zum Gipfel zusammen. Aber kann der Pleitestaat einfach austreten? Das ist auch die Frage. Der Schritt hätte nämlich fatale Folgen. Für Griechenland, den Euro, das Finanzsystem. Mit Prognosen ist es ja bekanntermaßen so eine Sache. Sie sind vor allem deshalb schwierig, weil sie die Zukunft betreffen. Je komplexer ein Problem ist und je weniger Vorbilder es für seine Lösung gibt, desto schwerer fällt die Vorhersage, was wohl passieren wird. Das gilt auch für einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Wie gesagt, beim Treffen wichtiger Euro-Finanzminister in Luxemburg am gestrigen Freitagabend wurde denn auch die Einheit, wie du gerade sagtest, Werner, des Währungsraums beschworen. Ein möglicher Austritt des südeuropäischen Landes sei bei der Zusammenkunft, an der übrigens auch der Präsident der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, und EU-Währungskommissar Olli Rehn teilgenommen hätten, gar nicht diskutiert worden und so weiter und so weiter. Was da also alles passieren wird, wissen wir noch nicht. Eins kann man nur sagen, diese Leute kommen mit ihrem eigenen System nicht klar, sie kommen mit ihrem eigenen Geld nicht klar, sie können nicht rechnen und sie nehmen den Arbeitern und dem Volk immer mehr Geld aus dem Sozialhaushalt weg. Das sind die Tatsachen. Auf einfache Dinge wie Steuerparadiese schließen Banken besteuern, Spekulationssteuer einführen. Auf solche einfachen, genialen, machbaren, leichten Lösungen kommt bei diesen Herrschaften niemand. Ja, interessant ist ja auch, wenn wir uns erinnern, wo das anfing, vor jetzt ziemlich genau einem Jahr, Griechenland, das erste Land, das gerettet, in Anführungszeichen, gerettet werden musste, haben ja die Deutschen, also Frau Merkel, aus Rücksicht auf die Wähler, so getan, als ob das ja nicht sein kann, dass der deutsche Steuerzahler diese griechischen Schlamper da rettet, ja, obwohl sie genau wussten, sie müssen das machen, ja, und genauso wie jetzt der Schäuble ist einer der härtesten Vertreter, dass das nicht passiert, dass die auf jeden Fall drin bleiben müssen im Euro. Warum? Bono, man fürchtet natürlich Ansteckungseffekte, Griechenland, Portugal, vielleicht auch Spanien. Das Vertrauen der internationalen Investoren würde für immer zerrüttet werden. Griechische Banken wären plötzlich insolvent, das stimmt dann, also dann wäre quasi das ganze Eigenkapital aufgefressen und wie gesagt, französische und deutsche Banken könnten viele von ihren Forderungen abschreiben. Die Europäische Zentralbank wäre genauso betroffen, weil die haben zum Beispiel griechische Staatspapiere von 40 Milliarden Euro, ja. Dann diese sogenannte Hilfe da, die vor einem Jahr beschlossen wurde, 110 Milliarden Euro, auch das müsste man teilweise in den Wind schreiben. Und als erste Reaktion auf dieses Treffen gestern Abend, sofort der Euro abgestürzt, ne, nachdem er fast bei vor ein paar Tagen bei 1,50 Dollar war, ist jetzt auf 1,44 runtergegangen. Und also natürlich kommt auch noch dazu, ne, was die Hilfe für Griechenland, Hilfe für Irland, jetzt für Portugal. Dadurch müssen sie zugeben, das hat alles gar nichts genützt. Ne? Die Griechenland-Krise, die vor einem Jahr angefangen hat, haben sie diese Hilfe gewährt für 5 Jahre und zum Zinssatz von 5,2. Also es sind ja keine Geschenke. Ne? Die Europäische Union, wenn die da den griechischen Staat retten, das kriegen sie ja was dafür, ne? Für 5,2% Zinsen. Jetzt hat sich aber natürlich sehr schnell rausgestellt, dass Griechenland auch das nicht bezahlen kann. Dann haben sie jetzt vor 2 Monaten beschlossen, auf 7,5 Jahre und zum billigeren Prozentsatz Zinsen. Und jetzt hört man schon, die Rückzahlung soll für Griechenland 30 Jahre lang möglich sein und noch billiger, sonst geht es nicht. Ne? Und jetzt, die Konsequenz wäre natürlich, und das hört man von immer mehr Seiten, wenn das jetzt passiert, dass die besonders in Griechenland deutsche und französische Banken, aber wenn man auch mitrechnet, was noch in Portugal und in Irland zu erwarten ist, dass dann die Konsequenzen schlimmer wären als das, was 2007 mit Lehman Brothers angefangen hat. Ne? Und jetzt zu diesem Gerücht, ja, die Griechen wollen raus und das würde eine Abwertung eben ihrer Währung bedeuten. Also man muss sich das so vorstellen, also ich nehme jetzt als Beispiel Spanien, da bei der Einführung des Euro war 1 Euro waren 166 Peseten. Ne? Und wenn jetzt das stimmt mit dieser Abwertung, was wird dann passieren? Dann werden alle Griechen, die irgendwo Spareinlagen haben bei Banken, sofort zur Bank rennen und alles ihr Geld abheben, so viel sie können. Und weil sie wissen, Die Abwertung bedeutet, ich habe dann vielleicht, kriege ich dann nicht mehr jetzt umgerechnet für 1 Euro 166 Peseten, sondern zum Beispiel nur die Hälfte, 83 Peseten. Hm? Sie hätten also mit einem Schlag die Hälfte ihrer Sparanlagen verloren. Und das muss unter allen Umständen verhindert werden. Ne? Dann ist der Glattratsch da und dann haben wir Corralito wie in Argentinien. Ne? Die Leute kommen nicht mehr ran an das bisschen Geld, was sie noch auf der Bank haben. Wo bleibt nun das ganze Geld? Es handelt sich ja im Grunde um einen gigantischen Umverteilungsprozess. Die Meldung, die heute auch Aufsehen erregt, ist die Meldung über den Hedgefondsmanager, einen gewissen Herr John Paulson. Das nennt man wohl eine Frage der Ehre. John Paulson soll im vergangenen Jahr 5 Milliarden Dollar verdient haben. Das heißt, eine einzelne Person verdient mehr, als ein ganzer Staatshaushalt praktisch für Zinsen zahlen muss. Das ist eine unglaubliche Meldung. Jetzt hatte die Deutsche Bank die Gelegenheit, für den erfolgreichen Spekulanten, den erfolgreichsten Spekulanten der Welt, einen Megadeal möglich zu machen. Die genaue Summe ist also unbekannt, aber John Paulson hat im vergangenen Jahr um die 5 Milliarden Dollar verdient. Also rund 100 Millionen Dollar pro Woche. Eine einzelne Person verdient 100 Millionen Dollar pro Woche, während die Staaten bankrott gehen. Und bislang macht der Hedgefondsmanager keine Anstalten, das Geld verdienen einzustellen. Damit will der Spiegel indirekt sagen, bislang haut diesem Parasiten niemand auf die Finger und sagt ihm so nicht mehr. Du kannst nicht in die Staatshaushalte packen, mit Rohstoffen spekulieren. Nun hat die Deutsche Bank für Paulson einen Milliardendeal arrangiert. Nach Aussagen von Managern des Instituts wollte er mit mehr als 1 Milliarde Dollar auf gleichzeitig steigende Gold- und Ölpreise setzen. Für sie gehe es dabei weniger um Profit als um Prestige, berichtete mit dem Vorgang vertraute Bankmanager. Paulson ist der absolute Superstar der Finanzwelt, das sagt ein deutscher Bankmann. Nur 3 oder 4 Banken auf der Welt hätten die Möglichkeit und die Möglichkeiten, so ein handgestricktes Geschäft für Paulson aufzulegen. Das fördere den Ruf der Bank und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Hedgefondsmanager, diese Spekulanten, die bereichern sich wirklich an dem vorherrschenden gegenwärtigen Chaos im Finanzsystem. Themenwechsel. Marokko. Wird die Explosion im beliebten Touristencafé Argana am Platz der Gaukler in Marrakesch die junge Demokratiebewegung zurückwerfen? Das ist die große Frage, die sie alle stellen nach dem fürchterlichen Terroranschlag von vergangener Woche. Zehntausende waren im Februar zum ersten Mal auf die Straßen gegangen, um friedlich für Freiheit und politische Reformen in Marokko zu demonstrieren. König Mohammed VI. Stellte für den Sommer eine sogenannte Verfassungsreform in Aussicht. Das heißt, Ihre Majestät hat sich herabgelassen, eine kleine Reform in Aussicht zu stellen. Sicherheitskreise könnten jetzt das Attentat, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen, darunter 11 Ausländer, zum Anlass für ein schärferes Vorgehen gegen den Protest nehmen. Können nicht, sagt der Spiegel, aber wir sagen, sie werden das tun. Vergangenen Freitag versammelten sich die Anhänger der Bewegung vom 20. Februar zum Gedenken an die Todesopfer auf dem Jamaa Al-Fna-Platz. Wir protestieren gegen jegliche Gewalt, egal wer sie ausübt, das sagt der Aktivist Najib Chauki gegenüber der Presse. Wir verlangen eine rechtsstaatliche Aufklärung der Hintergründe dieses Anschlags. Das macht man nicht. Eine Nachricht aus Dänemark. Es geht um eine ganz alte Legende. Es geht um die Republik, den Freistaat Christiania. Möge Friede, Liebe und Einigkeit auf Mutter Erde und auch sonst überall siegen. So lautet das Motto der Bewohner in Kopenhagens weltbekanntem Freistaat Christiania. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal da gewesen ist. Doch von Frieden und Liebe ist in dem Sammelsurium von rund 300 selbstverwalteten Häusern, Hütten und Bauwagen derzeit keine Rede. Vorige Woche verbarrikadierten die Christianiter sämtliche Zugänge zu dem ehemaligen Militärgelände. Geschäfte und Kneipen der Touristenattraktion sperrten zu. Vorangegangen war vor Ostern eine neuerliche Straßenschlacht mit der Polizei. Molotow-Cocktails flogen, Barrikaden brannten. Wir schließen, um eine Schließung zu verhindern, so begründeten Sprecher ihre Protestaktion. Wir brauchen Zeit, um nachzudenken. Die Pause ist nötig, denn der Druck der Mitte-Rechts-Minderheitsregierung wächst. Diese Regierung will das seit 40 Jahren geduldete Projekt normalisieren. Gemeint ist damit, den Handel mit weichen Drogen zu beenden, mit weichen Drogen, was in Holland legal ist, und das Gelände zwischen Hafen und Stadtgraben für finanzstarke Investoren zu erschließen. Das heißt, den internationalen Spekulanten und Hedgefonds zu öffnen. Im Februar hatte der oberste dänische Gerichtshof die Selbstverwaltung annulliert und das Gelände de facto zum Kauf freigegeben. Die Besetzer überlegen nun, ob sie es selbst erwerben wollen und auch können. Peking, eine Meldung aus China. Es geht um einen Lebensmittelskandal, der in China großes Aufsehen erregt hat. Es gibt Nudeln mit Tinte, Sojasauce mit Arsen, Würste mit Düngemitteln. Das war nur ein Teil der Lebensmittelskandale, die Chinas Konsumenten vergangene Woche aufschreckten und die belegen, wie skrupellos Hersteller die laxen Kontrollen umgehen. Ein Produzent von Eiscreme lagerte 26 Tonnen melaminverseuchtes Milchpulver, ein anderer wollte Schweinefleisch versetzt mit Borax als teures Rindfleisch verkaufen. Die 251 Grundschüler, die nach dem Genuss ihrer Tüte Milch über Übelkeit klagten, waren kaum noch der Rede wert. So alltäglich sind Vorfälle dieser Art. Wenn wir die Olympischen Spiele organisieren können, warum können wir nicht für sichere Lebensmittel sorgen, fragt Anwalt Zhang Liwei, einer der prominentesten Kritiker der chinesischen Lebensmittelindustrie. Er schimpft auf Provinzfunktionäre, die Skandale aus Angst um die eigene Karriere vertuschen und Lokalregierungen, die große Steuerzahler, vor Enthüllungen schützen wollen. Erst seit 2009 gibt es ein Gesetz für mehr Lebensmittelsicherheit. Dass sich die Reichen und Mächtigen so wenig um das Problem der kleinen Verbraucher kümmern, hat noch einen anderen Grund. Sie beziehen ihre Lebensmittel über eigens ausgewiesene Ackerflächen oder pachten sich einfach ihr eigenes Stück Land. Beim Krieg der NATO gegen Libyens Herrscher Gaddafi ist folgende Notstandssituation entstanden. Seit dem Aufstand gegen Gaddafi flüchten tausende Afrikaner aus Libyen zurück in den Süden. Viele wollen natürlich eigentlich nach Europa kommen, aber das schaffen sie nicht. Sie stammen aus Niger, Nigeria, dem Tschad, Burkina Faso und waren einst nach Norden gezogen, um im Land des Muammar al-Gaddafi ihr Glück zu suchen. Sie haben in Libyen gearbeitet und viele wollten die Schiffspassage weiter nach Lampedusa wagen, nach Europa. Doch der Weg nach Norden ist jetzt verbaut. Er führt mitten durch die Zone, in der Libyens Rebellen, von der NATO unterstützt, gegen den Herrscher von Tripolis kämpfen. Deshalb nehmen sie die Tour durch die Wüste auf sich zurück in den Süden. Der Blick nach oben. 30.000 Afrikaner sind bis Anfang April aus Libyen allein nach Niger zurückgeströmt, in das fünftärmste Land der Welt. Insgesamt 60.000 dürften es werden, schätzt die Internationale Organisation für Migration. Etwa halb so viele werden in Algerien ankommen. In Tschad sollen es bis zu 20.000 sein. Mehr als 200.000 setzen sich nach Ägypten ab. Sie alle wollen wieder nach Hause, nach Ghana, Guinea, Liberia oder in den Kongo. Hunderttausende Afrikaner waren zuvor, seit den 90er Jahren, von Süden nach Norden gezogen. Nur wenige von ihnen hatten die Passage über das Mittelmeer nach Europa gewagt. Die Revolutionen in Nordafrika haben die Wanderungsströme jetzt umgekehrt. Die Europäische Union hat sich schon wegen der knapp 30.000 Flüchtlinge auf Lampedusa und Malta heftig gestritten. Dabei ist das nur ein Bruchteil jener, die vor dem Krieg in Libyen fliehen. Eine viel größere Zahl von Menschen schlägt sich nach Süden durch. Eine der ärmsten Regionen der Welt, gebeutelt von Trockenheit, Verwüstung, schlechten Regierungen und Korruption, von Kriegen, Hungersnöten, AIDS und Malaria, muss plötzlich zehntausende Menschen aufnehmen, die vor Jahren von dort aufgebrochen waren, weil die Lage so hoffnungslos war. Auf mehr als 600 schätzen Flüchtlingsorganisationen die Zahl derer, die jedes Jahr ertrinken, weil ihre Boote in der Meerenge von Gibraltar oder auf dem Weg nach Lampedusa oder zu den Kanaren kentern. Wie viele in der Wüste verdursten, von Dieben umgebracht oder bei Unfällen tödlich verletzt werden, das weiß niemand. Ihr hört Niemandsland. Ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ihr hört die vermischten Katastrophen und Nachrichten vom heutigen 7. Mai 2011. Eine Meldung aus Bahrain. Befreundetes Land mit Saudi-Arabien, großer Freund des Westens. 154 Sportler, Trainer, Vereinsangestellte und Schiedsrichter wurden in Bahrain aus politischen Gründen im vergangenen Monat verhaftet oder gesperrt. In einem Interview sagt der Menschenrechtsaktivist Mohammed Al-Maskati, der ist 24 Jahre alt, über Sportler aus Bahrain, die unter Repression des Regimes leiden: Die Behörden sind der Meinung, dass wir, die Sportler und Funktionäre, einen Sturz des Regimes unterstützen. Es sind meist Schiiten, die sich an Protesten gegen die Obrigkeit und für Reformen beteiligt haben. Über die Verhaftung des Fußballnationalspielers Al-Hubai sagt Maskati, er war Teilnehmer eines Protests, bei dem es Ausschreitungen gab. Da er ausgebildeter Rettungssanitäter ist, hat er geholfen, Verletzte zu versorgen. Das Staatsfernsehen hat darüber einen Bericht gesendet. Sicherheitskräfte haben Hubail danach in Handschellen vom Trainingsgelände seines Clubs in Manama gezerrt. Wo er jetzt ist, wissen wir nicht. Auch bei den anderen Sportlern wissen wir nicht und wissen wir nichts über Anklagen oder Verhandlungen. Fest steht nur, dass in den vergangenen zwei Wochen 4 Menschen in Untersuchungshaft umgebracht worden sind, beziehungsweise gestorben sind. Wir haben Bilder, die Folter in den Gefängnissen dokumentieren. Elektroschocks, Schläge, sexuelle Drohungen und Erniedrigungen. Eine Meldung, die ebenfalls sehr viel Aufsehen erregt hat im Laufe der letzten Tage, ist der Fund, dass unsere Mobiltelefone, besonders die der Firma Apple, ohne unser Wissen, ohne unsere Zustimmung, alles speichern, was wir so im Laufe des Tages tun. Das heißt, es geht um die Nutzer und den Aufenthaltsort und diese Dinge werden über Monate gespeichert. Apple spricht von einem Versehen, aber Kritiker argwöhnen, dass der Konzern Bewegungsprofile zu Geld machen will. Viele Millionen Besitzer von iPhones und iPads, ich weiß nicht, Werner und Karin heißt du, ne? Hallo Karin. Ich weiß nicht, ob ihr iPhones habt oder iPads. Jedenfalls, diese Besitzer von diesen Geräten, die sind jetzt weltweit betroffen von einem gigantischen Datenklau. Sowohl in Italien, in Frankreich, in Deutschland, in Südkorea, überall ist man alarmiert. Schnell hatte die Affäre einen Spitznamen. Location Gate nennt man das. Eine Anspielung auf den berühmten Watergate-Skandal. Nicht nur das Image von Apple könnte nachhaltig Schaden nehmen, da pfeifen wir drauf. Auch die ganze Branche gerät unter Verdacht. Das ist eigentlich gut, dass das rauskommt. Location Gate war nur der Auftakt für eine Woche voller Datenschutz-Albträume und Datenklau-Affären. Sony gestand ein, dass Hacker in das PlayStation-Netzwerk eingebrochen waren und Passwörter, ja, möglicherweise sogar Kreditkartennummern von bis zu 77 Millionen Nutzern entwendet hatten. Der Börsenwert der Firma brach um über 2 Milliarden zusammen. Ein Praktikumsaspirant der UNESCO stellte fest, dass auf der Website der Organisation jahrelang zigtausende Bewerbungsunterlagen ungeschützt einzusehen waren, mitsamt Handynummern, Lebenslauf und Angaben über das Einkommen. Und die Navigationsfirma TomTom musste zugeben, dass sie die Bewegungsdaten ihrer Kunden an die niederländische Polizei verkauft hatte, damit diese feststellen kann, wo sich die meisten Raser tummeln. Besonders die Unverfrorenheit, mit der Apple seine Kundschaft hintergeht, sorgt für Empörung. Auch in den USA, wo man die Sorge um den Datenschutz lange als Zeichen typisch deutscher Paranoia belächelte, bekommt das Thema politische Brisanz. Spätestens seit ein Astronom, der das rausgekriegt hat, es handelt sich hier um einen Astronomen aus England, der im Süden von England sein eigenes Bewegungsbild entdeckt hat im Computer und daraufhin Alarm geschlagen hat. Es geht um einen Herrn Eldar Allen, der Astronom. Seit also dieser Astronom die Kultfirma gleichsam im Sternbild Krake verortet hat. Selbst ein Konservativer wie der republikanische Kongressabgeordnete Joe Barton, der sonst nichts besonders industriekritisch gilt, fühlt sich nun von Apple belogen. Wir befinden uns also in einem permanenten Datenklau-Alarmzustand und das ist eigentlich eine sehr, sehr schlechte Nachricht für alle Leute, die ihre Intimität schützen wollen. Hast du ein iPad, Werner? Nee, also insofern habe ich mich gerettet. Weder iPad noch iPhone, ich habe noch nicht mal ein Handy. Also in gewisser Weise bin ich hier fein raus, obwohl die Tendenz ist natürlich da, aber man muss ja nicht jeden Schwachsinn mitmachen. Oder man kann zum Beispiel auch an der Zahlstelle auf der Autobahn bar zahlen und nicht mit der Kreditkarte. Also wir haben schon Möglichkeiten, dass die uns weniger kontrollieren. Jedenfalls, um den heutigen Katastrophenblock abzuschließen, Polizei und Sicherheitsexperten wundern sich unterdessen, warum der Skandal so lange auf sich hat warten lassen. Denn ihnen ist die versteckte Datei nicht nur längst bekannt. Polizei und Geheimdienste, sie nutzen sie sogar schon für ihre Zwecke, zum Beispiel in einem Forensikprogramm namens Lantern, zu Deutsch Laterne. Für einige ist der Fall damit erledigt, dass die Firma Sony sich einfach bei den Leuten entschuldigt und hat gesagt, ups, ein Versehen, das wird nicht wieder passieren, sorry Leute. Locationgate ist also damit offensichtlich beendet. Das steht in der letzten Online-Ausgabe der New York Times. Viele Kritiker jedoch wollen sich mit einem bloßen Update nicht zufrieden geben. Die bisherigen Antworten von Apple sind alles andere als zufriedenstellend. Das sagt zum Beispiel Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner. Auch die Behauptung des Konzerns, es werde nicht der exakte Standort, sondern nur der nächstgelegene Mobilfunkmast oder WLAN-Hotspot gespeichert, ist Haarspalterei. Ja, alle haben den Roman von George Orwell gelesen, Big Brother is Watching You. Sie beobachten uns Tag und Nacht, sie haben ein Bewegungsbild von uns und wir wissen natürlich auch, dass unsere Mobiltelefone abgehört werden können. Selbst wenn wir unsere Mobiltelefone ausgeschaltet haben, kann man das Mikrofon aktivieren und kann hören, was wir sagen, wenn wir es in der Nähe haben. Leute, das haben wir vor ein paar Monaten hier im Niemandsland berichtet. Diese Technik existiert und wird genutzt. Wenn ihr also etwas sehr Intimes zu besprechen habt, dann legt das Mobiltelefon in den Kühlschrank und macht die Tür gut zu. 12 Jahre Niemandsland. 12 Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald. Ja, hallo. Ich grüße die Hörer. Die Hörer von Niemandsland. Ich bin aus Berlin und habe jetzt hier heute bei der Demonstration natürlich zum 1. Mai mitgemacht hier in Baden-Württemberg. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir. Ja, heute Besuch im Studio. Hallo, guten Tag. Sprich bitte ins Mikro, so ungefähr ins Zentrum des Mikros. Ja. Augenblick, ich komme gerade rüber. Moment. Nur 6 Tage sind der Arbeit. Dum, dum, dum, dum. Und am 7. Tag sollst du ruhen, sprach der Herrgott. Doch wir haben auch am 7. Tag zu tun, dum, dum, dum, dum, dum, dum, tief im Wald, du Rich und du, der Herrgott hält ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vögel stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Gut, jetzt können wir es nochmal versuchen. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich heiße Karin und freue mich heute jetzt hier bei Ihnen, also bei euch, zu Gast zu sein im Studio von Radio Niemandsland. Wir haben uns ja kurz gesehen am vergangenen Sonntag, am 1. Mai, auf der Demo. Und gut, wir freuen uns auch. Was machst du hier in Barcelona, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin hier, weil ich Arbeit suche in Barcelona. Ich bin jetzt hier seit dem 1. April. Und ich habe auch jetzt einfach mal die Freizügigkeit der EU ausgenutzt und habe meine Arbeitslosengeldansprüche von Deutschland mitgenommen, habe mich jetzt hier richtig offiziell beim katalanischen Arbeitsamt arbeitslos gemeldet und habe hier jetzt eine Aufenthaltsberechtigung sozusagen von 3 Monaten. Ich habe das jetzt auch schon verlängern können auf 4 Monate, um hier Arbeit zu suchen. Und das Arbeitsgeld bekommst du dann hierher überwiesen, auf ein Konto nein, hier? Nein, das wird mir nicht hier auf das Konto überwiesen, das wird dann weiter auf mein Berliner Konto gehen. Ach ja, aber da kannst du ja von hier abheben. Ja, genau. Und für welche Art von Beruf hast du dich da beworben? Also ich suche eine Stelle als Assistentin in Geschäftsführung oder im Sekretariatsbereich, weil ich da jetzt einfach auch mehr als 15 Jahre Erfahrung habe. Und die Sprachkenntnisse, man muss natürlich Spanisch und Katalanisch können, wenn man hier arbeiten will. Ja. Wie sieht's da aus? Ja, also ich habe mich bis jetzt ausschließlich auf Stellen beworben, das gibt es hier ja auch, wo Spanisch gesprochen wird, Spanisch verlangt wird. Meine Katalanischkenntnisse sind jetzt noch sehr begrenzt. Die werde ich noch weiter ausbauen, aber da kann ich mich jetzt momentan noch nicht drauf bewerben. Es ist klar, ich wollte jetzt hier auch gerade nach Katalonien gehen, weil ich hier auch schwiegerliche familiäre Kontakte habe. Und deshalb hier auch die Wahl Barcelona. Und natürlich ist ja auch für mich hier die Herausforderung, dann auch noch eine fünfte Fremdsprache dazu zu lernen. Das, ja. Und ein bisschen Bammel vielleicht auch angesichts der Tatsache, dass Spanien mit 23-24% Arbeitslosigkeit praktisch nordafrikanisches Niveau hat. Mhm. Macht das nicht auch ein bisschen Angst? Ja, also das bin ich eigentlich schon fast gewohnt, weil in Berlin, muss ich sagen, wir haben offiziell die Arbeitslosenrate ist bei 16-17% und das auch schon seit über 15 Jahren, da rührt und rückt sich nicht. Aber wir wissen ja, auch da sind die Statistiken nicht korrekt, weil Hartz-IV-Empfänger, Kurzarbeiter und so fallen ja sowieso raus, auch Langzeitarbeitslose, die kein Arbeitslosengeld mehr erhalten. Also man kann ja auch bei uns schon von einer Arbeitslosenquote von 20% sprechen. Also ich rede jetzt nur mal über Berlin. In Süddeutschland mag es anders aussehen. Offiziell wird natürlich jetzt ganz groß gefeiert in den deutschen Medien. Die Arbeitslosenzahl liegt bei, weiß ich nicht, 3,7% im Moment. Das ist ein Rekord. Wir sind unter 3 Millionen und so weiter. Wir hatten einmal vor ein paar Wochen auch eine Meldung, diese Meldung kritisch beleuchtet, hatten alternative Informationen zu diesem Thema und haben natürlich festgestellt, dass ein großer Teil der Arbeitslosen einfach rausgerechnet wird aus der Statistik mit den üblichen Methoden und so weiter, das ist klar. Ne? Gut, ja. Und wie sieht's denn aus? Gibt's schon, vielleicht hat sich schon was angebahnt? Also ich hatte mich ja schon vor einigen Jahren schon von Berlin aus beworben, aber habe eben festgestellt, eben durch die hohe Arbeitslosigkeit hier, Personalchefs, wenn die meine Berliner Adresse sehen, dann sagen die sich gleich, naja, dann können wir auch hier auf das Personal auf Kandidaten zurückgreifen, die hier arbeitslos sind. Deshalb habe ich mir auch gesagt, ich muss hier vor Ort suchen und ein Vorstellungsgespräch hatte ich bis jetzt gehabt. Aber noch keine Rückmeldung. Also da bin ich jetzt komplett im Suchprozess. Aber immerhin, das macht sich vielleicht schon mal positiv bemerkbar, wenn man hier zumindest mal eine NIE-Nummer hat und eine spanische bzw. barcelonesische Adresse. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Also wer die Telefonnummer von Contrabanda hat, kann ja jetzt sofort anrufen und dann kriegst du vielleicht massenhaft Angebote hier. Ich wünsche alles Gute, obwohl ich natürlich auch sagen könnte, hier sind sie wieder, diese Ausländer, die hierher kommen und uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Ja. Aber gut. Geht ja oft auch um qualifizierte Stellen, wo Sprachkenntnisse gefordert werden. Und da ist natürlich von Vorteil, wenn man Deutsch kann, Englisch, Spanisch und verschiedene andere Sprachen. Ja. Und auf solche Stellen bewerbe ich mich halt auch. Ja, gut. Ja. Toll. Viel Erfolg. Und ja, ich danke. Ja. Dankeschön. Und du kannst gerne ab und zu kommen, hier ins Niemandsland und vielleicht auch selber einen kleinen Beitrag vielleicht sogar bringen zum Thema Arbeitssuche in Barcelona. Mhm. Ist natürlich auch ein Abenteuer, hier in der Stadt Arbeit zu suchen. Ja, ich danke. Ein Lied zum 11. September. Als die Kuba-Krise die Welt bedrohte, war ich gerade Mafia. Und dann ging es weiter in Vietnam und dann gab's auf Hawaii kein Bier. Ich blieb sitzen und sagte, lieber Gott, mir wird das alles zu viel. Also ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl. Dann starb meine Großmutter mütterlicherseits und dann war die Ölkrise da. Erinnert sich noch jemand an Biafra, auch das ging mir sehr nah. Und dann die Pubertät, natürlich, jeder Tag ein Auswärtsspiel. Also ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl. Die Die Atomkraftwerke, der Straßenverkehr, mir ist die Gefahr vertraut. Das müsste doch eigentlich allen so gehen, aber die sind robuster gebaut. Die stehen alle mitten im Leben, ich bin leider nicht so stabil. Also ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl. Dieser ganze Urlaubswahnsinn, da wurde gebucht und gebucht. Das sah doch nie nach Ferien aus, das hatte mehr was von Massenflucht. Das soziale Klima war immer schon eigentlich viel zu kühl. Also ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl. Und was ist mit AIDS und BSE? Was ist mit den hungernden Massen? Was ist mit all den Idioten, die andere Rassen hassen? Deshalb lauf ich noch lange nicht amok, das ist einfach nicht mein Stil. Aber ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl. Ein Thema, das durch den ganzen Bin Laden-Rummel und die extra juristische Tötung des Hitlers Nummer 1, des gegenwärtigen Hitlers Nummer 1 Bin Laden verdeckt wurde, ist das Thema Fukushima, ist das Thema radioaktive Verseuchung der Küste, des Meeresbodens. Da gibt es schreckliche Nachrichten. Ja, also auf der einen Seite ist Fukushima ja noch lange nicht überstanden oder unter Kontrolle. Und jetzt, seit gestern, hört man, dass der japanische Ministerpräsident Naoto Kan die Betreibergesellschaft aufgefordert hat, ein weiteres Atomkraftwerk stillzulegen, nämlich Amaoka, das liegt 170 Kilometer südwestlich von Tokio. Man sagt, das gefährlichste Atomkraftwerk der Welt, weil das genau an dem Ort steht, wo drei dieser sogenannten Erdplatten aufeinanderstoßen, wo jetzt in nächster Zukunft ein schweres Erdbeben erwartet wird, von mindestens 8,5 Stärke auf der Richterskala, und also Fukushima war 9. Gut, in Fukushima selber geht die Geschichte weiter. Die Temperaturen im Reaktor 3, also der mit Uran und Plutonium betrieben wird, die Temperaturen haben wieder angefangen anzusteigen, sind im Moment bei 143 Grad Celsius. Und was macht man? Wasser. Wasser und noch mehr Wasser, um das zu kühlen. Nur, das ist jetzt das letzte aktuelle Problem. Was macht man mit diesen Mengen, diesen Hunderttausenden von Tonnen radioaktiv verseuchtem Wasser? Bisher wurde es einfach so ins Meer abgeleitet, was jetzt nicht mehr so locker genommen wird, weil man festgestellt hat, dass jetzt in 30 Meter Tiefe beziehungsweise auf dem Meeresboden vor Fukushima die Verseuchung 38.000 Mal höher ist, nicht vor dem Unfall, sondern seit der letzten Messung an der gleichen Stelle. Also man kann sich vorstellen, wie Flora und Fauna hier im Meer jetzt verseucht werden. Außerdem hat man schon ausgerechnet, dass in 1 bis 2 Jahren diese Verseuchung dann die Westküste der USA und von Kanada erreicht, aber natürlich wie immer in ungefährlichen Dosen. Also das sollte man vielleicht nicht vergessen, diese Geschichten, trotz Bin Laden. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. Ay, mira, chama, ¿tú no oíste que Angela Merkel y Hugo Chávez se casan? Mira, yo lo oí el otro día en Niemandsland, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Ich fand derer, ich harte Luftballon-Wettbewerbskarte in andere 150 tapeziert. Gegangen westwärts quasi in Hefter West der Stasi, der Stunde ihres Fundes nachsortiert. Ausstellung über das Glück im Hygienemuseum Dresden. Ausstellung über das Glück im Hygienemuseum Dresden. Ausstellung über das Glück im Hygienemuseum Dresden. Gesprungen bekommt zu fassen, entziffert Martha in den Massen. 9 Jahre, wer mich findet, bitte schrei. Und als funkte die Etage, wir haben ein Loch in der Collage, warf ich die Seele mir durch den Postschlitz aus dem Leib. Ausstellung über das Glück im Hygienemuseum Dresden. Ausstellung über das Glück im Hygienemuseum Dresden. Ausstellung über das Glück im Hygienemuseum Dresden. Ausstellung über das Glück im Hygienemuseum Dresden. Ausstellung über das Glück im Hygienemuseum Dresden. Ausstellung über das Glück im Hygienemuseum Dresden. Interessant, die Gruppe Erdmöbel. Ausstellung über das Glück im Hygienemuseum Dresden. Das ist natürlich ein Poplied, da kommt so schnell niemand drauf, so einen Poplied-Text zu schreiben. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Wir haben noch ein paar wenige Minuten, um uns von der verehrten Hörerschaft zu verabschieden. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, uns heute 2 Stunden lang zu begleiten in unserem doch sehr vielfältigen, hoffe ich, interessanten, lehrreichen, bunten Programm Niemandsland. Jo, Werner, tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Also wir hatten ja am Ende der letzten Woche noch darüber gesprochen, dass der Inhalt des Wortes Banküberfall sich in sein Gegenteil verwandelt hat, dass es heute die Banken sind, die uns täglich überfallen und dass es eben was stattfindet seit Jahrzehnten in allen Ländern, eine schleichende Enteignung der Leute, die sowieso wenig haben, der Arbeiter, diese Umverteilung des Volkseinkommens von unten nach oben, die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer, und entweder wir kehren diese Tendenz um Also wir fangen jetzt an, die Banken und die Reichen zu enteignen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es immer weitergehen mit diesem Verelendungsprozess. Deshalb schlage ich vor, Kampf auf die Straße, Rebellion, Aufstand, nicht nur am 1. Mai, sondern jeden Tag. Noch einmal, Karin, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen, hier einmal reinzuschauen in unser Programm. Ja, hat das auch sehr gut gefallen. Es ist ein sehr interessantes Programm. Ich bin ja, wie gesagt, erst seit 1. April hier und ich kannte das Programm nicht. Also ich werde jetzt auf alle Fälle Stammhörerin werden. Vielen Dank. Tschüss. Jo, tschüss, adio, adios. Unser heutiges Niemandsland-Programm wird am kommenden Freitag zwischen 16 und 18 Uhr wiederholt, hier auf 91.4 FM. Ebenfalls am kommenden Donnerstag, Donnerstagnacht, zwischen Donnerstag und Freitag, von 12 Uhr bis 2 Uhr. Und ab Montag, Dienstag etwa im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Agur, yo, adeo, adios, haltet die Ohren steif. Tschüss. Was heißt nochmal so ein Riese? Das Seufzen und Genieße. Im Schuppen der Remise. Und Krise wird der Krise. Was kostet die Welt denn diese? Jetzt mal nach Adam Riese. Wenn ich die Liebe lese, wo diese nicht vermiese, Restaurierung der Paradiese. Ziehen weiter.